dafür. Ein Zigeuner ist mein Herz, heut ist es noch bei dir, morgen schlägt es anderwärts. Wie oft hab ich geglaubt, dass es endlich Ruhe gibt, und dann hat es sich wieder verliebt. Ach, glaube mir, ich sehne mich, bei einer auszuruhen, doch weine keine Tränen, ich kann's ja doch nicht tun. Was kann ich denn dafür? Ein Zigeuner ist mein Herz, den hält es nirgends lang auf der Welt. Ob Rosen oder Linden blühen, ob Veilchen, ob Jasmin, mein Herz fängt stets was Neues an, weil es nicht treu sein kann. Wie gerne wär ich ungetrübt in eine ganz allein verliebt, doch leider weiß ich, dass es das bei mir nicht gibt. Was kann ich denn dafür? Ein Zigeuner ist mein Herz, heut ist es noch bei dir, morgen schlägt es anderwärts. Wie oft hab ich geglaubt, dass es endlich Ruhe gibt, und dann hat es sich wieder verliebt. Ach, glaube mir, ich sehne mich, bei einer auszuruhen, doch weine keine Tränen, ich kann's ja doch nicht tun. Was kann ich denn dafür? Ein Zigeuner ist mein Herz, den hält es nirgends lang auf der Welt. Den hält es nirgends lang auf der Welt.